In Rom finden die Feierlichkeiten zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft statt. In Flensburg wird die Deutsche Verkehrssünderkartei eingerichtet. In Washington entsteht die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA genannt. In Deutschland kommen die ersten bundesweit verwendbaren Autotelefone auf den Markt. Der Preis für ein Gerät entspricht zu ca. 50% dem des Wagens. Die Gespräche mit diesen Autotelefonen werden handvermittelt. Wir schreiben das Jahr 1958. In Stuttgart trifft der Kreis der Testamentsvollstrecker zusammen, um über die Verwirklichung der zweiten großen Forderung aus dem Vermächtnis von Robert Bosch zu beraten. Es ist ein Gremium aus Männern, denen er zu Lebzeiten uneingeschränkt vertraut hat. Die von beiden Pflichten wussten, die auch beide ernst genommen haben und die Ende der 50er Jahre gesagt haben, jetzt sind wir stabil genug und wir müssen allmählich in eine rechtliche Form kommen. Wir müssen das Testament irgendwann abschließen. Und dann hat man in der Phase von ungefähr 58 bis 64 die Form gefunden, die heute praktisch unverändert besteht. Es ist auch in meinen Augen außerordentlich erstaunlich, wie ernsthaftes Bemühen aller Beteiligten, also Familie wie Treuhänder, war, eine treue Lösung für dieses Testament zu finden. Da ist eine Klarheit in seiner Perspektive und eine Logik in der Art, wie er die Dinge geordnet hat, die ist einfach zwingend. Und sie hat in sich selber eine Überzeugungskraft, die bis heute offenkundig wirkt. Die Gespräche der Männer in Stuttgart kreisen darum, die beste Lösung zu finden und gleichzeitig dem Willen Robert Boschs gerecht zu werden, der ihnen auf den Weg gegeben hat, sein Testament nicht nach den Buchstaben auszulegen, sondern nach dem Sinn. Er hat sich gewünscht, dass in seiner Familie jemand ist, der es fortführen kann. Aber er war nüchtern genug zu sagen, es ist wichtiger, dass das Unternehmen gut weitergeführt wird. Das ist die größere Verantwortung. Das Wichtigste ist, dass die Wohlfahrt, die von dem Unternehmen ausgeht, weiter geschehen kann. Und ich würde mich besonders freuen, wenn das in Verbindung mit meinen Nachkommen geschehen kann. Sein Sohn, mein Vater, war erst 14, als er starb. Und es war ganz offen, ob er mal als Nachfolger in Frage käme. Er hatte schon persönliche Wünsche dabei, aber er war so nüchtern, dass er gesagt hat, das größere Ziel geht vor. Die Beratungen und Gespräche im Gremium der Testamentsvollstrecker, begonnen im Jahre 1958, führen schließlich zu dem Beschluss, dass die bereits 1921 gegründete Vermögensverwaltung Bosch GmbH 1964 die Kapitalmehrheit der Robert Bosch GmbH erwirbt. Im Verlauf der kommenden Jahre stockt sie ihre Anteile mehrfach bis zu 92% auf. 5 Jahre nach der Übernahme der Kapitalmehrheit ändert die Vermögensverwaltung Bosch GmbH ihren Namen in Robert Bosch Stiftung GmbH und signalisiert damit eindeutig ihren ausschließlich gemeinnützigen Charakter. Die Stimmrechte des Unternehmens hingegen werden an die heutige Robert Bosch Industrietreuhand KG übertragen. Sie übt die unternehmerische Gesellschafterfunktion aus. Die Robert Bosch Stiftung kümmert sich also nicht um die Geschäfte, sondern konzentriert sich ausschließlich auf das Engagement im breiten Spektrum sozialer Themen. Die Ziele, die er genannt hat, bei denen er explizit sagt, Gesundheit, Bildung und Völkerversöhnung. Und das hat er gestellt neben die Linderung allerlei Not, wie er es damals vermittelt, kann man sagen, ein bisschen eine altbackene Formulierung, allerlei Not. Aber wenn man sich fragt, was heißt das, dann ist es so überzeugend. Es geht wirklich darum, was gegen menschliche Not zu tun. Und es gibt diese drei Felder, die körperliche Gesundheit, es gibt die Konflikte, die zu großer Not führen und es gibt die Bildung, so wie er es verstanden hat, als die Entwicklung von Kompetenz, gut miteinander umzugehen, Probleme zu lösen, Ziele sinnvoll zu wählen und zu erreichen. Das ist im Grunde, was er Bildung verstanden hat. Das ist in sich so stimmig und klar, dass es vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren nicht richtiger oder falscher war wie heute. Über die Verwendung der Mittel, die der Stiftung zufließen, entscheidet ein Kuratorium, bestehend aus Mitgliedern der Familie, ehemaligen Führungskräften des Unternehmens und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Den Vorsitz im Kuratorium führt Dr. Kurt Liedtke. Was richtig ist, das entnehmen wir ihm, dem Vermächtnis und auch einer regen und zum Teil auch kontroversen, aber sehr fruchtbaren Diskussion innerhalb des Kuratoriums. Da gibt es verschiedene Auffassungen, aber alle sind natürlich schon darauf ausgerichtet, was hätte der Stifter heute getan und was entspricht seinem Willen und was ist gut für die Gesellschaft und was ist gut für unsere Mitmenschen und wo gilt es Not zu lindern und wo gibt es etwas anzustoßen, wo sind Defizite oder auch Fehlentwicklungen, die wir, wenn nicht ändern, so doch transparent machen können. Das Spektrum von Feldern, auf denen die Stiftung grundsätzlich tätig werden könnte, ist folglich riesig. Und die Gefahr, sich möglicherweise zu verzetteln, muss stets ins Kalkül gezogen werden. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist daher nicht zuletzt eine Frage intensiver Recherche und genauer Abwägungen, die unter der Leitung von Dieter Berg und Dr. Ingrid Hamm durchgeführt werden. Es geht darum, aufmerksam die gesellschaftlichen Entwicklungen im Lande oder auch, wenn es um Völkerverständigung geht, im Verhältnis zu anderen Ländern, zu analysieren, zu beobachten und sich dann zu fragen, gibt es dort Ansatzpunkte für eine Stiftungstätigkeit? Gibt es dort Defizite, die wir identifizieren und von denen wir glauben und annehmen, dass sie geeignet sind, durch Stiftungshandeln bearbeitet zu werden? Da haben wir einerseits viel Erfahrung aus der Vergangenheit. Zum anderen nähern wir uns diesen Fragen beispielsweise dadurch, dass wir Fachleute befragen, uns Rat von außen holen, ob die Themen wirklich präsent sind, ob das lang genug trägt. Es macht keinen Sinn, ein Tagesthema zu bearbeiten, das morgen nicht mehr auf der Tagesordnung steht. Es ist die Frage, können wir als Stiftung überhaupt etwas in dem Zusammenhang bewirken? Weil was nützt es, wenn ich etwas tue, was morgen verpufft ist? Wenn ich Mittel einsetze, dann will ich auch etwas erreichen, etwas mehr in der Breite und etwas über die Zeit. Ich glaube schon, dass es die Hauptaufgabe von Stiftungen ist, eine Gesellschaft zukunftsfähig zu erhalten. Dass es wichtig ist, immer zu versuchen, vor der Welle mit der Bearbeitung von Themen zu sein, um Initialzündungen herbeizuführen. Das sollen keine kurzen Strohfeuer sein, sondern das muss schon mit einem dann langen Atem betrieben werden. Stiftungen sind diejenigen, die Innovationen in einer Gesellschaft befördern und die die Möglichkeit haben, etwas aufzugreifen, in kleinen Modellen, in Piloten, sozusagen im Labor zu erproben und dann Ergebnisse zu produzieren, die die Grundlage sein können für größere politische Entscheidungen oder für die Übernahme durch die entsprechenden Verantwortlichen aus Politik oder Kultur, um das weiterzutragen. Ich denke, Vorhut ist ein sehr guter Begriff für das, was Stiftungen sein sollten. Manchmal ist man allerdings auch zu früh dran. Ein ganz typisches Beispiel dafür ist das Thema Migration. Die Robert-Bosch-Stiftung hat sich schon in den 80er Jahren mit Fragen der Migration und der Lage von Gastarbeitern befasst, hat Projekte auf den Weg gebracht. Man hat aber wenig Resonanz in diesen Fragen gefunden damals und hat das Thema dann auch wieder beendet. Und wir haben erst in diesem Jahrzehnt wieder damit angefangen, mit Integration und Migration uns zu befassen und Programme dazu aufzulegen. Also es kann manchmal sein, dass man das Richtige findet, aber weil man zu früh dran ist, noch nicht die nötige Resonanz in der Gesellschaft erntet. Ein Feld, das wir aufgegriffen haben, sind Eltern von Migranten, möglichst von ganz jungen Migranten, dass man sie abholt und versucht davon zu überzeugen, dass das Beste, was sie ihren Kindern tun können, ist, ihnen die Bildungschancen dieses Landes zu eröffnen. Dazu muss man sie ansprechen. Wenn man wie die Robert-Bosch-Stiftung von der Dividende eines so großen und starken und so erfolgreichen Unternehmens wie der Robert-Bosch GmbH leben kann, dann ist man hochprivilegiert. Wir sind der Überzeugung, dieses hohe Privileg verpflichtet uns dazu, jeden Tag etwas Richtiges zu tun. Sie können ja Gutes tun und das verpufft. Also wenn Sie einfach Geld verteilen zum Beispiel, das verpufft sofort. Dann haben Sie Geld, das anderswo erarbeitet wurde, verschwendet. Ich empfinde das als große Verantwortung, das Richtige zu tun und es richtig zu tun. Und diese Verantwortung empfinden auch alle unsere Mitarbeiter. Und dieser Verantwortung stellen wir uns jeden Tag. Und mit genau dieser Einstellung folgt die Stiftung ihrem Gründer. Vor allen Dingen müsste es richtig machen. Er hat gerne extrem fordernde Anleitungen gegeben. Fürs Krankenhaus hat er gesagt, macht ein homöopathisches Krankenhaus, aber macht immer das, was nach Stand der Wissenschaft am besten ist. Und das hat natürlich zu großen Konflikten geführt. Heute ist ja kein homöopathisches Krankenhaus mehr, weil man festgestellt hat, wir können nicht beides. Wenn wir wirklich die beste Medizin machen wollen für ein Akutkrankenhaus, dann können wir es nicht homöopathisch betreiben. Also solche Aufträge, die in sich selber schon eine Spannung haben und ein Verlangen, die Lösung selber zu finden, das war, glaube ich, auch ganz typisch für seine Führung. Seine Aufträge waren nicht so, dass man das einfach abarbeiten kann und dann hat man seinen Job getan, sondern die haben immer enthalten, rauszufinden, was dann wirklich richtig ist. Lieber Geld verlieren als Vertrauen. Robert Bosch, Wegbereiter und Weltbürger. Erzähler Volker Lechtenbrink. Erzählerin Angelika Thomas. Robert Bosch, Ulrich Pleitgen. Zeitzeugen: Dr. Christoph Bosch, Professor Dr. Hermann Scholl, Franz Fehrenbach, Dr. Kurt Liedtke, Dieter Berg, Dr. Ingrid Hamm. Buch und Regie: Michael Esser. Sounddesign: Volker Zeigermann. Geräusche: Martin Langenbach. Tonschnitt: Alexander Gerhardt. Musik: Ben Esser. Produktion: Campfire Media, Hamburg.